George wollte schon als Kind ein Mistgewehr. George hatte schon als kleiner Junge Sprachbeschwerden. Schon als kleiner Bub wollte er ein Führer sein und völlig unbegründet fing er oft an zu schreien. Na, wenn ich groß bin, dann mach ich Krieg. Na, wenn ich groß bin, dann mach ich Krieg. Na, wenn ich groß bin, dann mach ich Krieg. George machte ständig nur dumme Grimassen. Mutter meinte, sag mal, kannst du das nicht lassen? Bis sie endlich auffiel, mein Sohn ist krank. Dann holte sie Medizin aus dem Schrank. Komm, mein Sohn, und trink die ganze Flasche Absinth. Sauf dich friedlich mit Absinth. Total missraten. Da kommt Georgie, Achtung, da kommt Georgie, Achtung, da kommt Georgie, Achtung, da kommt Georgie, Achtung, da kommt Georgie. Georgie makes a whopping ping, Georgie makes a whopping ping, Georgie makes a whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping. Groß und Alkoholiker. Ein scheinfrommer Christ und ein Choleriker. Er hatte kein Charisma und kein Talent, deshalb reichte es nur zum Präsident. Ja, jetzt bin ich groß und spiel Krieg. Ja, jetzt bin ich groß und spiel Krieg. Ja, jetzt bin ich groß und spiel Krieg. Ihn trieb's in die Schlacht gegen das Böse. Er opferte Menschen mit lautem Getöse. Nannte sich der Freiheit größten Reformisten, leider übersah einen Terroristen. Den größten, den es je gab. Ja, den größten, den es je gab. Den nahm George mit in sein Grab. Den nahm George mit in sein Grab. Da kommt Georgie, Achtung, da kommt Georgie, Achtung, da kommt Georgie, Achtung, da kommt Georgie, Achtung, da kommt Georgie. Georgie makes a whopping ping, Georgie makes a whopping ping, Georgie makes a whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping, whopping ping,